Am 18. Juni veröffentlichte das Antiimperialistische Forum Deutschlands eine Erklärung und unterstützte darin die Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums der TVIAK im Zusammenhang damit, dass sich die USA ganz offen für die militärische Stärkung einsetzen, um ihre Vorherrschaft auf der koreanischen Halbinsel und in der Region durchzusetzen. Und das nigerianische nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitee stellte am 14. Juni ins Internet einen Artikel unter der Überschrift, die USA sollen das Streben der Koreaner und die Forderung der Welttendenz richtig einsehen und eine mutige Entscheidung treffen.